WDR-Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. Das Jahr beginnt und wir haben schon 3 Minuten Verspätung und bitten das gleich zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio und zuerst einmal wünsche ich euch wirklich von Herzen ein gutes neues Jahr, ein schönes neues Jahr, ein gesundes neues Jahr, ein spannendes neues Jahr und uns wünsche ich hier in der Nacht gemeinsam ein interessantes und vielleicht auch manchmal ein bewegendes neues Jahr. Die Spielregeln bleiben, wie sie immer waren. Ihr könnt anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was, so auch heute. Wir machen die ganze Woche durch mit den freien Themennächten und erst nächste Woche gibt es dann wieder in der Nacht vom Mittwoch ein festes Thema. Ja, ich bin gespannt, was ihr mir erzählen werdet und welche Themen kommen. Ihr könnt also gerne anrufen, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und der erste Anrufer heißt Christian und der ist 36. Hallo Christian. Hallo Domian, grüß dich. Hallo Christian, um was geht's? Es geht um Folgendes, ich habe ein Riesenproblem an der Backe. Das heißt, ich habe eine Frau, mit der ich seit 11 Jahren zusammen bin. Mhm. Davon sind wir 5 Jahre verheiratet, haben auch mittlerweile ein 3-jähriges Tochter. Ja. Und scheint eigentlich so, als wäre es eine super glückliche Beziehung. Was auch bis vor kurzem, bis letztes Jahr im April, ich eine andere kennenlernte. Und ja, es hat sich irgendwie wie so eine Art Sexbeziehung entwickelt. Mhm. Und zu meiner Geliebten, ich nenne es jetzt einfach mal so, war ich auch von Anfang an ehrlich. Habe ja auch gesagt, dass ich verheiratet bin und so weiter. Und ja, es war am Anfang einfach eine Sexbeziehung. Wir haben uns in unregelmäßigen Abständen getroffen, dann wieder mal 2-3 Wochen nichts voneinander gehört, dann wieder getroffen. Ja, und eines Tages saßen wir beide im Biergarten und sie sagte so zu mir, wir müssen höllisch aufpassen, dass keine Gefühle sich entwickeln. Und dann sagte ich so zu ihr, ich denke, das ist schon lange passiert. So war es bei dir auch? So war es auch, bei beiden irgendwo. Ne? Ja. Und ich wollte es am Anfang auch gar nicht wahrhaben, dachte mir, rede ich mir vielleicht nur ein, das kann doch gar nicht wahr sein. Und ja, und wir haben uns immer wieder getroffen und wir haben uns dann auch immer häufiger auch getroffen. Und ja, es wurde halt dann immer auch mehr. Und ich habe, sag ich mal, das komplette letzte Dreivierteljahr wie ein Doppelleben geführt. Das heißt, ich arbeite ja beruflich im Außendienst, konnte somit auch immer wieder mal so Abend- oder Nachmittagstermine faken, wo ich dann sagte, okay, ich treffe meine Geliebte. Ja. Und am Abend, als ich dann heimgefahren bin, habe ich halt dann wieder einen auf heile Welt gemacht, ne, auf Familienvater und Ehemann. So, jetzt ist Januar 2014. Richtig. Eine ganze Menge Zeit vergangen seit eurem ersten Kennenlernen. Du bist in diese Frau richtig verliebt. Ja, mein Problem ist das, ich bin in beide verliebt. So bescheuert, wie sich das anhört. Es gab dann auch im Dezember, Mitte Dezember folgende Situation. Meine Frau ist uns dahinter gekommen. Aha. Ich weiß es bis heute nicht wie, aber ja, ich war bei meiner Geliebten, hatte einen schönen Nachmittag verbracht und ich habe schon irgendwie gewundert, dass ich an diesem Tag meine Frau telefonisch nicht erreichen konnte. Mhm. Und irgendwann hatte sie dann am Telefon und dann meinte sie nur, ich weiß alles. Und ich so, habe mich halt auf blöd gestellt, so von wegen, wie, du weißt alles, kann ja gar nicht sein. Ja. Ja, dann hat sie gemeint, ja, fahr mal nach Hause, ich habe dir da einen schönen Zettel geschrieben. Ja, und eine halbe Stunde später war ich dann daheim und dann las ich so, sie lässt sich nicht verarschen, es wäre aus. Daraufhin habe ich sie dann nochmal angerufen, habe gesagt, hey, ich will mit dir reden, was ist los, was weißt du? Ja, dann haben wir uns getroffen an einem neutralen Ort. Woher hat sie es rausbekommen und erfahren? Ja, ich habe sie auch gefragt, woher weißt du das? Und hat sie gemeint, es tut nichts zur Sache, sie weiß es einfach. Und das heißt, du weißt es bis heute nicht, woher sie es weiß? Nein, ich kann nur mutmaßen. Ich kann mir vorstellen, dass sie meinen Facebook-Account geknackt hat. Und weil sie hat aus Chat-Protokollen auch wortwörtlich zitiert. Ja, okay. Ja, dann so, wie ist denn der Stand der Dinge jetzt mit deiner Frau? Wie ist die Verbindung? Wie ist das Verhältnis? Gut, wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt dann eben eine gute Stunde, 1,5 Stunden uns unterhalten und habe gesagt, ich will dich zurück mit aller Macht. Und ja, dann haben wir uns auch wieder zum Essen verabredet, wir sind zusammen ausgewiesen. Sie hat mir auch gesagt, wenn ich die Affäre beende, würde sie mir eine zweite Chance einräumen. Okay, wir machen jetzt mal Strich. Mhm. Die Affäre ist bis heute nicht beendet. Nein. Du bist nach wie vor mit deiner Frau aber auch noch zusammen. Ja, das hat sich heute nochmal was schlagartig geändert, das würde ich dir noch kurz erzählen. Ja. Ich wollte dann, oder ich habe dann auch diese Affäre beendet, aber es hielt nicht lange. Ne? Irgendwie die Gefühle waren doch da und ich habe dann wieder per Telefon Kontakt zu meiner Geliebten aufgesucht. Mhm. Wir haben uns dann auch wieder getroffen. Ich kam mir natürlich auch beiden gegenüber irgendwo schäbig vor, weil ich mir gedacht habe, oder weil ich mir denke, naja, irgendwie musst du auch mal zu einer Entscheidung kommen. Aber das fällt mir extrem schwer, weil wenn ich mich mit meiner Frau treffe, dann bin ich ihr hingezogen. Wenn ich mich mit meiner Geliebten treffe, bin ich ihr hingezogen. So, und das heißt im Klartext, der Zustand, der Ist-Zustand ist wie? Der Ist-Zustand ist wie folgt. Ich habe meiner Frau dann eben versprochen, ich werde keinen Kontakt und kein Treffen mehr mit meiner Geliebten durchführen. Bin aber gestern wiederum schwach geworden. Also wir hatten gestern. Und das weiß die Frau nicht? Das wusste bis heute die Frau nicht. Aber sie weiß es jetzt. Sie weiß es jetzt. Frag mich nicht wie. Auf alle Fälle, ich habe mich gestern mit meiner Geliebten getroffen. Wir waren beim Essen. Wir sind im Anschluss ins Kino. Und heute sitze ich auf der Couch. Auf einmal steht meine Frau vor der Tür und wirft mir den Ehering vor die Füße. Mhm. Und sagte, ich weiß alles. Du hast dich auch gestern wieder mit ihr getroffen. Das war's jetzt. So. Ist ja eigentlich eine konsequente Haltung von deiner Frau. Absolut. Glaubst du, dass sie jetzt dabei bleibt? Ich weiß es nicht. Also ich habe mit ihr dann Minuten nicht unterhalten und habe gesagt, ist es jetzt ein endgültiger Entschluss? Mhm. Sie meinte in dem Moment ja, aber ich kenne meine Frau und ich glaube es ja nicht. Weil ich denke mal, meine Frau liebt mich abgöttisch nach wie vor. Und ich sie auch in einer gewissen Art und Weise. Dann bist du gefragt. Ich weiß. Mhm. Ich liebe beide. Gut, das sagen natürlich auch gerne Leute, die sich nicht entscheiden wollen. Das ist absolut richtig. Dieses kannst du deiner Frau natürlich auf Dauer nicht zumuten. Ich kann es beiden nicht zumuten. Du kannst es beiden nicht zumuten. Ja, wahrscheinlich ist deine Geliebte ein bisschen geduldiger im Moment mit dir. Aber hast du deiner Geliebten denn auch so offen gesagt, dass du deine Frau auch noch sehr liebst? Ja, klar. Ja, das weiß ich. Also das ist ja das Kuriose an der ganzen Geschichte. Die Geliebte, die weiß eigentlich von der ganzen Sachlage alles, weil zu ihr bin ich absolut offen. Mhm. Ne? Sie weiß auch, wenn ich mich mit meiner Frau getroffen habe. Und sie hat natürlich auch gesagt, sie wartet nicht auf Dauer, ist auch klar. Man, sie will natürlich nicht in der Lage sein, von mir warm gehalten zu werden, was ich ja auch nicht will. Christian, letztendlich musst du so schnell wie möglich entscheiden, sonst entscheiden andere für dich. Ja, das habe ich halt mitbekommen. Ne? Ja. Das habe ich halt mitbekommen. Denn das ist eine Situation, die für alle grauenhaft ist. Absolut. Und nur damit du es schön hast und zwei lieben kannst, kannst du das nicht so lange so weiterlaufen lassen. Das ist mir bewusst. Ich meine, es ist ja auch überhaupt keine schöne Situation. Also ich kann Leute nicht verstehen, die sagen, wow, du hast zwei Frauen. Im Gegenteil, das ist eine Vollkatastrophe. Natürlich, ne? Das kann man haben, wenn das im Einverständnis ist, dann ist das okay. Ja, genau. Aber du sitzt zwischen den Stühlen und mit beiden ist es wunderschön, wenn wir uns treffen. Und wie gesagt, mit meiner Frau habe ich natürlich auch gemeinsame Ziele. Ne? Und natürlich, ihr seid lange zusammen, ihr habt ein Kind, ein dreijähriges Kind. Richtig, ja. In einer solchen Situation kann natürlich niemals ein anderer Mensch einen wirklich richtigen Rat geben. Ich kann dir jetzt nicht sagen, geh zu deiner Frau. Oder ich kann dir nicht sagen, geh zu deiner Geliebten. Das kann man als Außenstehender nie. Nee, kann man auch nicht. Kein Mensch kann das. Kann man auch nicht. Was ich nur tun kann, ich kann an dich, und das möchte ich auch sehr gerne tun, an dich appellieren, dass du dich noch mehr zusammenreißt, dass du noch mehr in dich reinschaust und hörst, was du wirklich willst und schnell eine klare Entscheidung triffst. Mhm. Das ist schon viel zu lange, ein Dreivierteljahr, was du da gemacht hast. Und das ist schon schlimm genug, dass du deine Frau hintergangen hast und dass sie es dann selbst rausgekriegt hat. Letztendlich ist da schon so viel Porzellan zerbrochen. Du müsstest sehr viel tun, um das wieder aufzubauen, wenn du bei deiner Frau bleibst. Ich weiß. Wir waren ja auch Mitte Dezember waren wir bei einer Eheberatung. War eine sehr gute Beratung, muss ich sagen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach diesem Gespräch mit dieser Eheberaterin, wo wir beide ja letztendlich mit dabei waren, hatte ich ein sehr gutes Gefühl, dass es wieder wird. Und ich wollte dann auch meine ganze Energie damit reinstecken. Aber du kannst es nicht. Du wirst rückfällig, weil du immer wieder an die neue Frau denkst. Ja. Weil da irgendwas Neues ist und irgendetwas, was dich an... Ja, was mich fasziniert. Absolut. Ist der Sex mit der Neuen besser als mit deiner Partnerin, mit deiner Ehefrau? ich würde nicht sagen besser. Ich meine, ich habe natürlich mit meiner Geliebten absolut geilen Sex, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Den hatte ich aber, oder habe ich auch mit meiner Frau. Aber und du hast gerade schon sehr richtig gesagt, den hatte ich auch mal mit meiner Frau. Den hast du wahrscheinlich heute nicht mehr so mit deiner Frau. Nee, doch, würde ich gar nicht sagen. Also der Sex mit meiner Frau ist schon richtig gut. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass der neue Sex oder der andere Sex besser ist. Was mich vielleicht bei der neuen fasziniert, das ist halt alles irgendwie spontaner. Ne? Da wird nicht lang überlegt. Natürlich auch bedingt durch das Kind. Man kann doch nicht am Sonntagnachmittag spontan Sex haben, wenn die kleine Tochter noch da ist. Ja. Und das sind halt einfach so Punkte, wahrscheinlich was mich irgendwo fasziniert hat. Natürlich, wenn du ein Date mit der Geliebten hast, da konzentriert sich auch vieles auf das. Da hast du keinen Alltag, da trifft man sich und man hat Spaß. Das ist der Zauber des Neuanfangs. Das ja, ist ja, genau. Klar. Ja, Christian. Stehe ich halt da, ne? Und ich hab das Gefühl, dass du eher zu der Neuen tendierst. Meinst du? Ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn das jetzt so, wie du es gerade beschrieben hast, und so lange und dann die Rückfälle wieder zu ihr hin und ich kann dir nur sagen, entscheide es wirklich ganz, ganz schnell. Ja, das werde ich tun müssen, weil wie gesagt... Morgen, okay. Ja. Wenn das so einfach wäre, Ich versetze mich in die Rolle von deiner Frau, das ist die Hölle. Was sie gerade durchmacht. Das ist wirklich, sie ist betrogen, sie hat es rausbekommen, sie ist dir auf die Schliche gekommen, du hast nicht mal den Arsch in der Hose gehabt, ihr das zu gestehen, du hast es lange heimlich laufen lassen. Den hatte ich nicht. Das ist alles desaströs, sag ich dir. Zieh die Notbremse und ordne dein Leben, das ist auch für dich, für dein Selbstwertgefühl ausgesprochen gut, wenn du es schaffst. Ich kann nicht mehr sagen als das, Christian. Ich würde es gerne, aber ich kann es nicht. Ja gut, mir ist auch vollkommen klar, dass ich jetzt auch von den Außenstehenden nach 5 Minuten Telefonat eine absolute Richtung bekomme. Das ist mir vollkommen klar. Ja. Bloß ich dachte mir einfach mal, ich wollte einfach jetzt nochmal eine neutrale Meinung hören. Ja. Weil, wie gesagt, die Freunde sind ja alle irgendwo befangen. Ne? Die sagen, mach dieses, mach jenes. Oder sie sagen das Gleiche eben wie du, so von wegen, das musst du selber wissen. Und ja, natürlich, ich meine, mir ist vollkommen klar, die Entscheidung, wo die Reise hingeht, die muss alleine ich treffen. So. Wenn ich überhaupt noch eine Chance bei meiner Frau bekomme. Wenn überhaupt. Der Worte sind genug gewechselt. Ja. Du musst handeln, okay? Ich muss Taten folgen lassen und ich muss handeln, absolut. Alles Gute, Christian, handle richtig. Ich wünsche es dir. Ich danke dir. Sehr gerne, tschüss. Danke dir, ciao. Mach's gut, tschüss, ciao. So, ihr Lieben, an dieser Stelle übrigens auch sehr, sehr, ein sehr großes Dankeschön an euch, für die vielen netten Geburtstagsgrüße. Ich hatte ja Geburtstag in der Weihnachtspause und stellvertretend für so viele Mails und Karten zeige ich euch hier mal eine sehr schöne Karte von einer Zuhörerin aus Holland, die, ich kann den Namen leider nicht richtig lesen, Annel vielleicht, oder? Ja, Annel aus den Niederlanden. Toll, ne? Oder eine noch andere, ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen richtig erkennen kann, für die Hörfunkzuhörer, erkläre ich mal. Das ist eine Postkarte. In der Mitte ist ein schwarzer Hirsch. Ein Hirschgeweih und ein Hirsch. Und wenn man da drauf fasst, fühlt sich das Hirschgeweih und der Hirsch so samtig an. Das ist samt. Ihr Lieben, vielen Dank. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Das ist sehr, sehr aufmerksam. Das ist toll. Man ist dann im Urlaub und kriegt so viel Post und so viel Glückwünsche. Vielen, vielen, vielen Dank. Hier ist Susanne. Susanne ist 36. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Dankeschön, sehr nett, sehr nett. Susanne, ja. Was ist dein Thema? Ja, jetzt bin ich erstmal ganz nervös. Ich habe so lange überlegt, ob ich bei dir anrufe. Ja. Ich bin eine sogenannte Devotine. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, eine Devotine? Ja, genau. Ein weibliches Gegenstück von einem Devotee, der Menschen mit Behinderungen anziehend findet. Ach so. Ich war gerade auf dem Falschen. Ich dachte, Devot, irgendwie so eine Sklavennummer oder so. Nee. Nein. Das ist also im Internet ist es ein ganz gebräuchlicher Begriff dazu. Devotine, also eine Frau, du bist eine Frau, die sexuell attraktiv findet, wenn ein Mann eine Behinderung hat. Ja, ganz genau. Welche Art von Behinderung findest du attraktiv oder sexuell erregend? Also bei mir ist es hauptsächlich die Querschnittslähmung, die bei mir das eigentlich so auslöst. Mhm. Und das eigentlich schon immer. Also ich werde ganz oft gefragt, wenn ich mal mit jemandem drüber spreche, seit wann ist denn das so? Und eigentlich ist es schon immer so gewesen. Und ich habe mich damals mit 16 ganz fürchterlich in jemanden verliebt und habe ihn ganz fürchterlich anziehend gefunden, der eben im Rollstuhl saß in der Diskothek damals. Und damit fing es an. Ja, versuche mal, ich weiß, es ist schwer, versuche mal ein klein wenig mir, uns das zu erklären, wie das innerlich dann bei dir funktioniert, warum du Menschen mit einer derartigen Behinderung sexuell attraktiv findest. Also ich muss mit dazu sagen, ich finde jetzt auch nicht jeden attraktiv, nur weil er jetzt im Rollstuhl sitzt. Also so ist es ja jetzt nicht. Aber wenn da jetzt, sagen wir mal, jetzt jemand Attraktives drin sitzt, finde ich dieses Zusammenspiel zwischen Körper und dem Metall vom Rollstuhl und so weiter, das finde ich schon sehr, sehr interessant. Dieses, also ja, der die Rollstuhl? Beine und so weiter. Bitte? Die Beine zum Beispiel. Die gelähmt sind. Sehr interessant, genau. Also grundsätzlich finde ich sowieso erstmal alles interessant, was irgendwie anders ist. Mhm. Der Rollstuhl hat aber auch eine Bedeutung. Du sagst, der Rollstuhl hat eine große Bedeutung, ja. Aber das geht ja bei mir auch noch weiter, das Ganze. Also ich habe dann damals, wo dann das mit der Beziehung, also ich wollte gerne eine Beziehung mit diesem jemand haben und es hat dann aber nicht wirklich geklappt. Und dann habe ich das natürlich erstmal weggesteckt, weil es durfte natürlich auch nicht sein. Ich hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen deswegen, weil es ist ja auch nicht wirklich normal. Und normal ist es nicht, das stimmt ja. Genau, und habe dann jemanden kennengelernt, der eben nicht behindert war und habe ihn dann auch geheiratet und auch zwei Kinder bekommen und eine lange Beziehung gehabt und habe dann immer wieder versucht, es wegzustecken, habe aber übers Internet immer mal wieder Kontakt gesucht mit Rollstuhlfahrern, wie auch immer. Und habe auch so einige Bekanntschaften dann gehabt, wo dann auch hier und da dann halt mal mehr war, was natürlich auch nicht wirklich sein durfte. Also neben der Ehe dann? Genau, was mir natürlich immer wieder gezeigt hat, okay, da ist mehr bei mir passiert wie sonst, weil das Sexualleben war jetzt nicht so toll. Mhm. Gestatte nochmal eine etwas eingehendere Frage. Oftmals sind querschnittsgelähmte Männer, können ja keine Erektion bekommen. Nicht immer, aber öfters, manchmal. Ja. Öfters. Genau. Welche Bedeutung hat das für dich? Es wäre nicht mal so schlimm, weil es gibt auch noch jede Menge andere Möglichkeiten. Aber meine Geschichte geht dann noch weiter. Und zwar habe ich mich dann getrennt und dann war mir klar, dass ich mich nie wieder auf eine Beziehung einlasse mit einem, in Anführungsstrichen, normalen, gesunden Mann, sondern ich habe eben gezielt nach jemandem gesucht, der im Rollstuhl sitzt. Und habe dann vor 15 Monaten, ja, gar nicht wahr, vor anderthalb Jahren, habe ich jemanden kennengelernt, der offensichtlich Paraplegiker war, also auch querschnittsgelähmt war, der sich aber relativ schnell als Wannabe entpuppt hat, also als jemand, der es eigentlich gerne sein möchte. Der es nicht gerne sein ist, der ist nicht gelähmt, möchte es aber grundsätzlich gerne sein. Moment, also der ist vergleichbar. Moment, der ist nicht gelähmt, aber er möchte es gerne sein. Genau, das ist vergleichbar mit zum Beispiel einem Transsexuellen, der zum Beispiel im männlichen Körper lebt und eigentlich eine Frau sein möchte. Das heißt, dieser Mann, den du kennengelernt hast, der kann im Prinzip ganz normal rumlaufen, sitzt aber im Rollstuhl. Und, ja, er läuft auch, aber wenn er die Möglichkeit dazu hat, setzt er sich in seinen Rollstuhl und fühlt sich da wesentlich wohler, als er eigentlich in seinem normalen Leben tut. Jetzt komme ich gerade auf eine ganz verrückte Idee. Wäre das für dich auch vorstellbar, dass du dich auch in den Rollstuhl setzt? Ja, und da geht meine Geschichte weiter. Zu der Zeit, wo wir dann zusammengekommen sind, war das dann so, dass bei mir eigentlich ein Feuer, was schon immer irgendwie in mir drin war, quasi aufgelodert ist. Moment, ich muss dich zwischendurch fragen, es ist zu viel, sonst vergesse ich das. Wir knüpfen gleich da wieder an. Als du das erkannt hast, dass er war ja quasi ein Fake. Ja. Hat dich das dann wiederum abgeturnt, dass er nicht wirklich behindert ist? Nein, das kann man jetzt so nicht sagen. Ich war erst ziemlich irritiert und also er hat mir das über die Webcam gesagt im Skype-Chat und ich habe dann erstmal die Cam ausgemacht und habe dann eben gesagt, du, ich brauche mal eben ein paar Minuten, bin dann eben hier ein paar Minuten durchs Haus getigert und dann wurde mir aber irgendwie klar, so viel anders als ich ist er eigentlich nicht und gib ihm einfach mal eine Chance. Okay. So, jetzt gehen wir auf meine Frage zurück. Könntest du dir das auch vorstellen, dich in einen Rollstuhl zu setzen und behindert zu spielen quasi? Ja, definitiv, das tue ich auch. Ich bin also sogenannte Pretenderin, eine, die so tut, als ob. Und zudem bin ich eine sehr, sagen wir mal, eine Grenzgängerin zu diesem Wannabe-Dasein. Also das heißt, Du musst es auf Deutsch sagen, diese Begriffe kennen wir nicht, wannabe und sowas. Also Pretender ist so, wenn man so tut, als ob. Also ich setze mich in den Rollstuhl und fahre durch die Stadt und fühle mich da. Und das tust du? Du hast einen Rollstuhl? Das mache ich auch. Ja, den Zweitrollstuhl von meinem Freund nutze ich. Hier zu Hause habe ich keinen. Mit diesem Mann bist du zusammen? Ja, seit 15 Monaten. Und das schockt mich jetzt ein bisschen, muss ich dir sagen. Kann ich mir vorstellen. Ja, das habe ich so. Also mir war durchaus bewusst, und das habe ich hier in der Sendung ja auch schon gehört, dass es Menschen gibt, die auf behinderte Menschen stehen. Aber dass es dann so weit geht, dass man sich selbst quasi als Behinderter wünscht, behindert zu sein und sich sogar in den Rollstuhl setzt, obwohl man gar nicht behindert ist, das habe ich so noch nicht gehört. Das kann ich auch verstehen, dass dich das total schockt, weil eigentlich. Da würde man ja im ersten Moment. Würde mich das sicherlich auch total irritieren, wenn ich das jetzt selber. Ja, lasse. Weil man natürlich im ersten Moment denkt, mein Gott, was ist denn mit der Frau los? Wir können doch dankbar sein, dass wir gesund sind und laufen können. Ja, natürlich. Und sie setzt sich freiwillig in den Rollstuhl. Genau, und bei mir ist es also so, dass ich mir das theoretisch auch für länger wünschen würde, aber das mit meinem Leben ja gar nicht kompatibel ist. Also unterdrücke ich es mir dann weiter und lasse es nicht weiter zu. Wie geht das denn bei euch zu Hause zu? Lauft ihr normal in der Wohnung rum? Oder gibt es im Rollstuhl, gibt es auch einen, dass einer immer im Rollstuhl zu Hause sitzt? Also zurzeit wohnen wir noch nicht zusammen. Also wenn es dann so ist, dass wir dann zusammen wohnen, dann wird er definitiv derjenige sein, der seine Rollstuhlrolle quasi bekommt. Und weil er eben in meine Stadt reinzieht und da sein neues Leben anfangen kann. Ja. Und ich werde sicherlich immer dann, wenn meine Kinder und niemand anderes weiter großartig da ist, der davon nicht weiß, werde ich sicherlich auch drin sitzen. Spielt man das in der Wohnung dann so konsequent, dass man auch quasi im Rollstuhl unter die Dusche geht? Ja, das wäre dann. Also, dass man alles so macht, wie es ein behinderter Mensch eigentlich auch macht. Dass man genau, das machen wir jetzt zurzeit auch, wenn ich jetzt bei ihm zu Hause bin zum Beispiel. Dann ist es auch so. Und wir tauschen unsere Rollen. Also bin ich die im Rollstuhl, manchmal er und manchmal wir beide, wenn wir unterwegs sind oder so. Wenn ihr beiden im Bett liegt, spielt ihr beide gelähmt? Gelähmter Mann? Ja, auch da tauschen wir unsere Rollen, ja. Das ist ja irre. Ja, ich kann das auch wirklich verstehen, dass du es nicht nachvollziehen kannst. Das können wahrscheinlich auch sehr, sehr viele andere Menschen nicht nachvollziehen. Ja. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich das für mich selber akzeptiere, dass es so ist. Weil schließlich und endlich tue ich wirklich niemandem dabei weh. Susanne, ich will dir mal sagen, das ist genau der Punkt. Auch wenn es befremdlich ist und wenn auch viele Leute sagen, Mensch, die versündigt sich an ihrem gesunden Leben, dass sie da als Behinderte sich ausgibt. Ich finde, du hast einen richtigen Satz gerade gesagt. Du schadest ja keinem Menschen auf der Welt. Du hast sogar einen Partner gefunden, mit dem du das praktizieren kannst. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen blöd an deiner Stelle vorkäme, wäre, wenn ich mit dem Rollstuhl durch die Straßen fahre und hilfsbereite Leute mir irgendwie wirklich helfen würden und ich wüsste, im Prinzip beschwindel ich die jetzt. Das ist äußerst selten, weil wenn wir irgendwie unterwegs sind, entweder machen wir das so, dass einer von uns eben dann läuft oder wenn wir eben beide fahren, dann sind wir beide aber auch so fit. Und überlegen uns die Strecken, wo es tatsächlich auch passt. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir jetzt darauf quasi wollen, dass uns jetzt irgendwie geholfen wird oder so. Ja. Und wir wiegeln das auch dann immer sofort ab und sagen, nee, das schaffen wir dann schon. Du hast gerade von deinen Kindern gesprochen. Wissen die das, was du machst? Nein, die wissen das nicht und die müssen das auch nicht wissen. Es hat weder für mich noch für meine Kinder einen Sinn. Weiß es sonst irgendjemand außer dein Freund? Vereinzelte Freunde wissen das. Wie reagieren Freunde auf so eine ungewöhnliche Sexualität? Oder wie auch immer man das nennen mag. Manche mit denen habe ich einmal gesprochen und danach nie wieder. Das Thema wurde nie wieder angesprochen. Und vereinzelt gibt es dann da wirklich hier und da Personen, die dann eben auch immer mal wieder ins Gespräch gehen damit. Und das tatsächlich nicht nachvollziehen können, aber eben akzeptieren, dass sie eben sagen, okay, ihr habt ein irgendwie seltsames Leben. Ja. Aber wenn es euch glücklich macht, dann, mein Gott, dann macht es halt. Wie verrückt das Leben sein kann. Welche Kapriolen das Leben schlagen kann. Und ihr seid schon eine ziemlich verrückte Kapriole. Du wirst schon so sagen, das ist jetzt dein Weg, um ein schönes und für dich glückliches Leben zu führen. Ja, definitiv, ja. Und ich werde mich auf nichts anderes mehr einlassen. dann ist dem gar nichts hinzuzufügen. Dann ist das so. Dankeschön, Domian. Ja, dann finde ich es wirklich auch völlig okay. Da muss man im ersten Moment, ich habe im ersten Moment gerade auch ein bisschen geschluckt und gedacht, Mann, das ist ein bisschen schräg. Ich denke, es werden auch viele ganz anders sehen, aber mein Gott, so ist es nun mal. Mhm. Und ich denke, es gibt sowieso relativ viele, die so ticken wie wir. Es gibt verschiedenste Foren, ja, wo es immer mal wieder sehr, sehr viel da drin zu lesen ist. Und viele trauen sich eben auch überhaupt nicht, da irgendwie weiter drauf einzugehen so, oder irgendwie was weiter zu machen. Jetzt hast du und dich. Vielleicht hört da jetzt ein oder andere ja mal was. Ja, du hast dich jetzt sehr getraut. Du hast jetzt vor einer großen Öffentlichkeit von dir und dieser ungewöhnlichen Passion gesprochen. Deswegen bin ich ja auch so nervös. Du, Devotine, jetzt habe ich das auch gelernt, was das heißt. Ja, genau. Devotine, Pretenderin und Wannabe. Ja, das werde ich jetzt versuchen mir zu merken. Und wer weiß, vielleicht ruft der andere, ein oder andere vielleicht auch noch an, der diesbezüglich so gestrickt ist. Susanne, vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für deinen Mut, dich hier geäußert zu haben. Und danke dir auch. Dir und deinem Partner einfach rundherum alles Gute wünsche ich. Dankeschön. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Seht ihr, das neue Jahr fängt gut an. Haben wir schon wieder was gelernt, was es auch noch so im Leben gibt. Eine Devotine mit all den Dingen, die sie erzählt hat. Hier ist Pia. Pia ist 41. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Pia. Erstmal ein frohes neues Jahr noch nachträglich. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Danke. Ja, mein Problem ist, dass ich mich gerade von meinem Partner trenne, von dem Vater meines Kindes, nach einer dreijährigen Beziehung. Mhm. Wir haben uns also vor 3 Jahren kennengelernt. Ich wusste auch, dass er vor 20 Jahren angefangen hat, Drogen zu nehmen. Mhm. Wusste aber auch, dass er 12 Jahre schon im Methadon-Programm ist und dachte, das wäre eigentlich eine positive Sache. Drogen, das heißt härtere Sachen, Heroin? Heroin, genau. Mhm, ja. Mhm. Und es ist dann so, die in der Anfang der Beziehung war halt so mehr alkoholmäßig, also Jägermeister und so weiter. Irgendwann konnte ich ihn davon bewegen, wegzukommen. Dann hatte er wieder Rückfälle mit Drogen. Dann wurde ich überraschend schwanger, wo ich dann wirklich überlegt habe, traue ich mir das nochmal zu, wo ich ja schon wusste eigentlich, dass es nicht funktionieren wird. Aber habe mich halt für das Kind entschieden, weil ich mich nicht dagegen entscheiden konnte. Ist es dein erstes Kind? Nein, mein 4. Sohn. Ah ja. Also mein Großer ist schon 20 und dann habe ich noch 2 von 9 und 11. Mhm. Und habe das Kind auch bekommen und in der Schwangerschaft hat er dann seinen ersten Selbstmordversuch unternommen. Warum? Ja, weil wir halt ständig gestritten haben wegen dem Alkohol, wegen den Lügen. Mhm. Und irgendwann sagte er immer zu mir, ich nehme am besten die Beruhigungstabletten. Und ich habe dann irgendwann auch gesagt, ja, wenn du das machen willst, dann mach es. Mhm. Und er hat es dann auch wirklich gemacht. Mhm. Und dann ist er halt auf der Intensivstation gelandet und da ist er aber wieder entlassen worden. Eskaliert so richtig ist es halt jetzt letztes Jahr, also 2013 im Urlaub. Wir sind also nach Mallorca geflogen und er hat sich da am 2. Urlaubstag die Kante gegeben, also all inclusive im Hotel hatten und ist dann dermaßen aggressiv und beleidigend zu mir geworden, dass ich nachher 10 Polizisten noch stehen hatte im Hotel. Mhm. Daraufhin habe ich ihn einen Tag später wieder zurück nach Deutschland schicken lassen, habe den Urlaub dann mit meinen Kindern alleine verbracht und habe ihm die Bedingungen gestellt, er geht in Entzug und eine Therapie und dann gibt es vielleicht nochmal einen Weg. Ja. So, er ist dann auch in der Entgiftung gegangen, dann war er gut 4 Wochen. Wann war der Urlaub? In welchem Monat? Und der war im August. Ja. Und war halt bis Ende Oktober war er dann in Entgiftung, ist also nach 12 Jahren komplett vom Methadon runter. Und hat aber jetzt wieder einen Rückfall mit Heroin und ist auch nicht bereit, eine Therapie wirklich zu machen, eine Langzeittherapie. Also ist die Entscheidung für dich klar, ich habe ihm genug Chancen gegeben, ich gehe. Ja, ich wünschte, ich könnte das so einfach sehen. Also der Ausgangspunkt war für mich jetzt, ich bin also am 9. Dezember plötzlich operiert worden. Ich musste also innerhalb von 3 Stunden zu einer ambulanten Praxis, wo was operiert wurde. Und er hatte mich da 2 Wochen vorher wirklich total schlecht behandelt, also total mies. Und als ich von der OP zurückkam, war er wieder total nett und hallo, wie geht's und alles gut, Schatz. Und da wusste ich schon, irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Und dann ist halt 2 Wochen später rausgekommen, dass als ich auf dem OP-Tisch lag, er mit meinem Säugling, der ist jetzt 7 Monate alt, nach Würsing gefahren ist und Drogen besorgt hat. Mit dem Kind? Ja. Warum hat er das Kind mitgenommen? Als Tarnung oder warum? Nee, er musste ja hier aufs Kind schauen, weil ich auf dem Tisch lag. Verstehe. Genau. Ja. Boah. Ist auch mit meinem Auto gefahren, obwohl er keinen Führerschein hat. Das klingt wirklich, als wäre das Maß und die Grenze schon längst überschritten. Schon längst, ja. Schon längst, ja. Mein Problem ist einfach nur, er hat es immer geschafft, so die letzten 2 Jahre mir Schuldgefühle einzureden und hat halt immer gesagt, wenn du mich rausgeschmissen hast, weil ich irgendwas angestellt habe, dann hatte ich wieder einen Rückfall. Also, dass ich jetzt halt schuld gewesen wäre. Pia, nach dem, was du mir gerade erzählt hast, bist du vollkommen im Recht, finde ich. Vollkommen im Recht. Wie alt ist er? Er ist 40. So, er ist 40. Ein gestandener Mann, ein erwachsener Mann, der genau um seine Situation weiß. Jetzt ist er auch noch Vater. Ja. Und er hat so viele Anläufe unternommen und ist immer wieder rückfällig geworden. Und hat sich geweigert, war aggressiv, hat wieder was genommen. Und so geht die Spirale hin und her zwischen Drogen, zwischen Alkohol, Drogen. Ist nicht nur das, ist es halt auch, dass er einen Drang zu den Bandidos hat. Ach, das auch noch? Das auch noch, ja. Das auch noch. Und er möchte halt regelmäßig zu irgendwelchen Partys von denen gehen. Und ich meine, das ist ja eigentlich allgemein bekannt, dass auch oft da Drogen im Spiel sind. Mensch, Pia, lass dir kein schlechtes Gewissen einreden. Ja, er sagt immer zu mir, du kannst mir doch nicht alles nehmen, das ist mein Hobby, die Bandidos. Und ich sage immer, pass auf, ich habe eine Firma, ich habe Kinder. Okay, er kann das ja auch machen, aber ohne dich. Mhm. So ist die Argumentation, finde ich. Also soweit wie ich jetzt bin, war ich auch noch nie. Ne? Also ich habe ihm eine Wohnung besorgt, die möbliert ist, damit ich halt nicht dieses schlechte Gefühl habe, er sitzt auf der Straße. Mhm. Und da zieht er auch jetzt am 15. ein. Von was lebt er denn eigentlich? Er ist seit 1,5 Jahren arbeitslos und bezieht Krankengeld. Ja, und was hat er vorher gearbeitet? Er hat vorher, bevor das mit dem Alkohol war, als Zaunbauer gearbeitet. Mhm. Und jetzt weigert er sich erneut in eine Therapie zu gehen? Ja, also es ist so, er hätte in Hürth in eine sehr gute Klinik gehen können, da waren wir uns auch vorstellen. Mhm. Und die war wirklich super, die Klinik. Das Problem ist aber, dass die Rentenkasse diese Klinik nicht genehmigt, weil Heroin im Spiel war. Und er hat jetzt 2 Kliniken genannt bekommen, die allerdings hauptsächlich auf Drogen arbeiten. Und er meint, da wäre er nicht auch gut aufgehoben, weil er überwiegend Leute wären, die nicht von den Drogen runter möchten, sondern die da nur sind, Therapie als Strafe halt, ne? Hm. Und die hat er also abgelehnt und auch jetzt sagt er, wenn er ausgezogen ist, würde er keine Therapie mehr machen. Gut, dann macht er halt keine mehr. Hm. Du hast gerade gesagt, da haben wir uns vorgestellt. Hm. Da zuckt dich gerade so ein bisschen zusammen innerlich. Wieso? Ja, weil eigentlich ist es sein Bier, das zu machen und sich darum zu kümmern. Das musst du nicht, da musst du ihn gar nicht begleiten. Das ist wahrscheinlich mein Helfersyndrom, ja, keine ja. Ahnung. Ich finde so, schon, ne? Dass er das alles, wenn er wirklich guten Willen zeigen würde, aber das will der ja gar nicht, kann der ja gar nicht. Nein, also ich dachte auch mal, das Kind bewegt vielleicht doch einiges in ihm, aber ich meine, wenn er mit dem Kind schon Drogen holt. Ganz schlimm, finde ich ganz schlimm. Du liegst im OP und genau. Er geht mit dem kleinen, 7 Monate alten Kind auf Drogenkauf. Ja. Wer weiß, wo er sich herumgetrieben hat, hat das Kind bei sich gehabt oder hat es gar im Auto liegen lassen, wer weiß es. Ja, ich weiß es nicht. Nein. Da ist jetzt aber auch Schluss mit lustig. Ja, das ist halt, ich verstehe selber nicht, warum ich da nicht so ein bisschen, also er hat auch selbst meine Kinder schon sehr verletzt und aber nicht körperlich? Nicht körperlich, nein, aber seelisch. Er hat die im Urlaub vor der Polizei als Bastard beschimpft und den 11-Jährigen. Ich finde wirklich, dass du viel zu viel schon mitgemacht hast. Ja, aber das ist, da solltest du nicht verstehen kann, warum das so ist. Ja. Normalerweise hätte man das mit mir nie machen können, ne? Ja, ich finde, das ist auch eine Sache, wo du dir selbst Fragen stellen musst. Warum funktioniere ich so? Warum tue ich das? Mhm. Warum kann mein gesunder Menschenverstand, der wahrscheinlich schon längst gesagt hätte, ich gehe, schon längst. Ja, klar. Warum funktioniert er nicht? Warum hat er keine Macht über mich? Das ist eine Frage, die du dir selbst auch stellen musst, die mit dir auch sehr viel zu tun hat. Mhm. Also ich bin ja nicht finanziell von ihm abhängig. Ich habe meine eigene Firma. Ich sehe auch nicht schlecht aus. Mhm. Es ist auch kein Problem, jemand Neues irgendwann mal kennenzulernen. Natürlich ist es jetzt ein Stück weit Gewohnheit, ne? Und dann ist das Baby noch da. Ja, aber. Aber es geht so nicht weiter. Du hast ja ein Leben, wo du viel Verantwortung trägst. Einmal in deiner Firma. Du hast Kinder, für die du aufkommen musst und die du versorgen. Und ich bin noch krank geworden dadurch halt auch, ne? Durch die Misere mit ihm, meinst du? Ja, also ich habe halt Morbus Crohn bekommen und die Ärzte sagen halt, dass da schon die Psyche eine sehr große Rolle spielt. Ne? Mhm. Aber das ist wirklich, also wenn das auch Neues dazu kommt, dass du sogar so eine schwere chronische Erkrankung bekommen hast, dann rate ich dir, dass du parallel zu der Trennung aber auch etwas mit dir noch veranstaltest und etwas unternehmen solltest. Ja, ich gehe schon zum Psychologen. Du gehst schon? Ein halbes Jahr, eine Woche. Gut. Ja. Mhm. Und da hat mir das auch geraten. Jetzt so, da hat er auch alles mitbekommen. Es war halt die letzte Situation, erzähle ich dir noch kurz, war halt, dass er wieder rausgeflogen ist von meinem Haus, weil er wieder Drogen genommen hatte. Und er hatte sich dann unbewusst, also ohne dass ich es mitbekommen habe, meinen USB-Stick geklaut von der Firma, wo wirklich alle Firmendaten da waren. Und hat mir dann eine SMS geschickt und mir dann gedroht, er bräuchte die Daten für die Bandidos und so weiter. Und er wird mir aber diesen Stick zurückgeben, wenn ich ihm 800 Euro gebe. Hast du es gemacht? Nein. Also er stand da am anderen Tag wieder reumütig hier und hat mir den Stick zurückgebracht und sagt, es hätte ihm leid, wüsste selber nicht, wie es so weit kommen konnte. Pia, eine weitere Geschichte, die all das bestätigt, was wir gerade gesagt haben. Geh und geh mit gutem Gewissen. Du kannst mit gutem Gewissen gehen. Du sagst, dass du bei einem Psychologen bist, dennoch biete ich dir auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Christina an. Ja, super gerne. Jede Meinung ist sicher für dich wichtig und interessant. Ja, super gerne. Also mach es und zieh es durch und viel Glück wünsche ich dir, Pia. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Danke dir. Sehr gerne. Tschüss. 0800 220 50 50 sollte hier gerade mal so durch die Kanäle gezappt sein, hier im WDR Fernsehen oder im Radio bei 1 Live. Wir sind wieder da. Die Weihnachtspause ist vorbei und ihr könnt gerne wieder jede Nacht hier mit mir reden über Gott und die Welt, über alles Mögliche, über alles Unmögliche. Heute, wie immer, montags eine freie Themennacht. Also meldet euch Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Sophia ist hier, 53. Ja, hallo Domian. Hallo Sophia. Domian, ich habe deine Sendung gerade verfolgt und als erstes möchte ich der Dame sagen, die jetzt gerade mit dir geredet hat, sie soll bloß den Mann nicht mal aufnehmen. Das habe ich alles auch hinter mir. Aber weswegen ich anrufe, ich bin total erschrocken über die Dame, die davor angerufen hat, mit dem Rollstuhl. Ja, Susanne. Susanne, ja. Richtig. Die Devotine. Ja. Domian, ich sitze seit 5 Jahren im Rollstuhl und ich bin total sauer und entsetzt, dass man so mit einer Behinderung spielt. Mhm. Ja, also die Dame, die hat das ganze Leben vor sich und die kann froh sein, dass sie laufen kann und die kann froh sein, dass sie gesund ist, ja. Und mir kommen die Tränen und ich bin richtig wütend, wenn ich sowas höre. Weißt du, wir haben schon schwer genug, wir werden hier als Behinderter, ist es so schwer überhaupt, durchs Leben zu kommen. Mhm. Und, weil überall irgendwas immer ist, ja. Mhm. Hindernisse und. Und dann kommt so eine Frau und setzt sich im Rollstuhl und findet das erotisch, wenn der Mann da querschnittsgelähmt ist. Sag mal, haben die Leute überhaupt keinen Verstand mehr? Ich habe mir gedacht, genau, dass so eine Reaktion kommt und die ist von deiner Warte aus gesehen auch sehr verständlich. Ich bin total entsetzt und richtig traurig, dass man so mit uns umgeht. Ich habe die Susanne vorhin gar nicht gefragt, ob sie sich eigentlich auch mal ausgemalt hat, wie das wäre, wenn sie wirklich behindert wäre. Ja, das ist es nämlich. Stell dir doch mal vor, du liegst im Bett mit jemandem und spielst das nur, als dass du behindert bist. Mhm. Ja, sag mal, was ist denn da los bei den Leuten? Nun sagte ja die Susanne, und ich habe ihr da ja auch recht gegeben, dass sie mit dieser Leidenschaft, mit dieser Passion ja niemandem schadet. Was sagst du dazu? Dünnen, sie schadet keinem vielleicht damit und trotzdem ist es doch respektlos gegen uns über. So empfindest du das? Ja. Ja. Ich kann doch nicht so was spielen. Weißt du, wie schwer das für mich zum Beispiel ist? Ich sitze seit 5 Jahren erst im Rollstuhl. Ich konnte vorher so laufen, genauso wie du und die anderen auch. Und es ist verdammt schwer, wenn man dann eingeschränkt ist auf einmal. Und man musste dann sein ganzes Leben umändern. Man ist auf Hilfe angewiesen und. So, und auch Partnersuche. Was meinst du, wie schwer das für mich ist? Weil die meisten, man sieht gut aus, sag ich jetzt einfach mal, aber trotzdem wird dann immer gesagt, naja gut, siehst ja toll aus und bist ja eine Süßige, aber dein Rollstuhl, der stört. Das sind deine Erfahrungen, das hast du so erfahren. Das erfahre ich jeden zweiten Tag. Magst du vielleicht noch erzählen, warum es dazu gekommen ist, dass du jetzt im Rollstuhl sitzt? Ja, ich bin geboren und habe sofort an den Hüften was gehabt. Das nennt man Hüftluxation. Dann bin ich operiert worden als Baby und habe dann 6 Jahre in so einer Klinik gelegen, ja, in so einer Gipsschale immer wieder und so. Und dann konnte ich aber auch, also hat man mir das Laufen beigebracht. Ja, und dann konnte ich auch richtig laufen, so wie du. Nur ich bin, habe dann eben ein verstärktes Hohlkreuz gehabt und die Hüften waren eben nicht so belastbar wie eben bei anderen. So, und durch, ja, durch mein Älterwerden sind die Hüften dann eben also jetzt abgeschliffen. Die sitzen ja nicht in der Tanne, so wie bei dir. Ne? Und dann läuft das da so rum und dann kriegst du Schmerzen. Und ja, dadurch habe ich dann eben den Rollstuhl bekommen. Ich bin jetzt, muss ich ganz offen gestehen, sehr hin und her gerissen. Das, was du gerade gesagt hast, hat mich sehr bewegt und sehr berührt. Und du hast natürlich völlig recht von deiner Warte aus gesehen. Ich habe ja vorhin zu der Susanne gesagt, dass sie das ja so für sich auch so regeln kann, weil sie ja niemandem schadet. Ja, aber es ist schäbig. Ich bin jetzt wirklich sehr hin und her gerissen, weil ich natürlich deine Warte auch sehr gut verstehen kann. Und man muss bedenken wirklich, dass man vielleicht Menschen, die wirklich behindert sind und im Rollstuhl sitzen, dadurch auch beleidigt. Das natürlich. Du musst dir mal vorstellen, sie sagte doch, glaube ich, sie hat Kinder. Ne? Stell dir mal vor, ein Kind von dir verunglückt und sitzt dann auf einmal im Rollstuhl. Ja, sag mal, wie geht die denn damit dann um? Ja, also, und das ist ja so, das weißt du selber. Man braucht doch nur noch über die Straße heutzutage gehen. Da kannst du sofort im Rollstuhl sitzen, innerhalb von ein paar Minuten. Ne? Und man muss sich das mal bildlich vorstellen, wie das Leben eingeschränkt dadurch ist. Also, das finde ich wirklich sehr wichtig und sehr gut, dass du angerufen hast und das so formulierst, Sophia. Vielleicht können wir noch mit dem einen oder anderen Menschen sprechen, der auch so gestrickt ist wie die Susanne, was vielleicht diese Person auch auf deine Argumente, die ja nun sehr eindringlich sind, was die darauf sagen. Klare Ansage von dir, du bist empört darüber und du fühlst dich auch... ja, und ich finde das beleidigend und schäbig auch. Schäbig, einfach richtig schäbig. Ja. Gut, Sophia. Also das nehmen wir jetzt so zur Kenntnis, was du gesagt hast. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und dass du das dann auch so geäußert hast. Vielleicht kriegen wir noch eine andere Meinung. Bleiben wir mal bei diesem Thema. Vielleicht heute noch und morgen auch. Okay, danke, Domian. Ich danke dir und wünsche dir trotzdem alles Gute von Herzen. Danke, Domian. Tschüss. Ciao. Tschüss. Fabian, 22, guten Morgen. Hallo. Hallo, Fabian. Hallo, hi, Domian, hi. Guten Morgen. Ja, ich wollte auch eben kurz was zu Sophia war das vor mir sagen. Bitte. Ja, ich finde auch, sie hat recht, das ist ziemlich schäbig, was die Frau, dass man nicht mit Behinderung spielen sollte. Andere Leute haben es schwer genug und ja. Ich finde das ja auch, aber andererseits dieses, worüber wir vorhin so gesprochen haben, dass wenn die beiden das so als für sich quasi als Rollenspiel praktizieren, ja gut, aber kann man ja auch nicht sagen. Dieses Thema als Rollenspiel, das finde ich schon ziemlich makaber. Ja, das Rollenspiel wird ja natürlich dann noch ausgeweitet, wenn man dann auch noch draußen auf der Straße mit dem Rollstuhl rumfährt. Ja, ja. Okay. Ja. Gut, Fabian, zu dir. Ja, und zwar, ich bin seit 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Ja. Im ersten Jahr war es es war eine schöne Beziehung. Wir hatten viel Spaß. Nach einem Jahr hat sich das Ganze gelegt. Dann wurde es halt gewalttätig. Also sie wurde mir gegenüber gewalttätig. Mit Schlägen und des Weiteren, verbal auch, des Öfteren. Das ist eigentlich alltäglich schon. Wie hat sie dich geschlagen? Oder wie schlägt sie dich? Ja, es hat angefangen mit Backpfeifen. Mit Backpfeifen hat es angefangen. Und je nachdem, manchmal kam sie auch besoffen nach Hause. Also, ich muss dazu sagen, ich denke mal, der Punkt, an dem das angefangen hat, sie wurde gekündigt von ihrem Job. Und seitdem ist sie des öfteren Male betrunken. Und und seitdem wurde sie auch aggressiv, wenn sie betrunken war. Aber das war auch der Anfang. Also der Anfang waren Backpfeifen und was? Ja, Backpfeifen. Und was kam dann? Jetzt kommen auch Fäustschläge, Tritte in die untere Region, also in die Weichteile. Und ja, was sind jeweils die? Ja. Was sind die Anlässe? Was ist dann vorgefallen? Ja, das sind schlechte Streitpunkte. Also wir haben gestritten, dass, zum Beispiel wegen dem Essen. Das hat mir nicht geschmeckt, zum Beispiel. Mhm. Und dann, ja, dann haben wir uns, das hat die halt immer mehr hochgestochert und dann kam direkt einmal über den Esstisch die Backpfeife oder die Faust oder je nachdem, was gerade zur Hand war, auch mal ein Gegenstand geflogen. Wie reagierst du denn dann, wenn deine Freundin dir eine scheuert? Ja, ich bin erstmal natürlich völlig perplex. Ich bin natürlich erstmal außer mir. Das ist ja natürlich eine komische Situation, als Mann geschlagen zu werden von einer Frau. Gut, das bist du beim ersten Mal, aber wenn es so oft vorkommt, wie reagierst du denn jeweils? Ja, meistens verziehe ich mich dann. Ich setze mich in mein Zimmer, höre Musik wahrscheinlich, schließe mich ein, verstecke mich vor ihr meistens. Du hast noch nie dich gewehrt? Nee. Auch verbal nicht? Ja, verbal, aber verbal, zu Anfang habe ich mich auch gewehrt, verbal, ja. Aber das hat sie meist noch aggressiver gemacht. Wenn sie merkt, ich wehre mich, also ich habe für mich herausgefunden, dass die beste Lösung ist, einfach nicht zu sagen, um mich dann zu verziehen. Ihr wohnt zusammen? Ja, wir wohnen zusammen. Wie lange hält denn dann so eine Streitstimmung an? Das ist ganz unterschiedlich. Also mal den ganzen Tag über, mal nur 2 Stunden. Das ist unterschiedlich. Und ich muss auch sagen, das kommt jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, die will jetzt die dominante Rolle des Mannes die ganze Zeit übernehmen. Also ich verstehe das, also zum Beispiel beim Sex. Das war immer ganz normal, ja, wie halt Frau und Mann das halt machen. Aber jetzt vor kurzem kamen die auf einmal, wie nennen sich die Teile, so ein Umschnall-Dildo, sag ich mal, ist das, ne? Und wollte dann damit, ich dachte, was ist das denn? Ja, jetzt wirst du mal sehen, wie das ist, als Frau, die Frau zu sein und, ja. Wie oft kommen denn die Streitigkeiten und auch die Schläge vor? Wie oft passiert das in der Woche zum Beispiel? Also die Streitigkeiten alle 2 Tage gewiss. Schläge, ja, einmal die Woche auch bestimmt. Ist ja kein gutes Leben, was du da führst. Nee, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Gibt's denn auch noch Schönes zwischen euch beiden? Ja, ich denke, ich nicht mehr so viel. Also ich denke natürlich immer an die schönen Zeiten, die wir hatten. Deswegen macht es mir auch so schwer, ihr böse zu sein. Ich weiß ja auch, dass sie anders sein kann. Ich weiß ja auch nicht genau, was sie dann jetzt so reitet, da so aus der Haut zu fahren. Wenn das jetzt ein Jahr schon so geht, das ist ja eine lange Zeit. Ja. Warum bist du überhaupt mit der Frau noch zusammen? Ja, wie gesagt, weil ich ja an die schönen Zeit denke, ich weiß, dass sie anders kann. Ich liebe sie ja, sonst wäre ich ja nicht mit ihr zusammengezogen. Ich versuche ja auch... Ja gut, aber diese Frau scheint es ja so nicht mehr zu geben, die du mal geliebt hast und mit der du zusammengezogen bist, die ist ja jetzt verändert, diese Frau. Ja, aber das will ich ja versuchen, wieder zu ändern. Ich will ja versuchen, dass ich sie wieder so hinbekomme, dass sie wieder ja, aber wie normal ist. Aber was tust du, indem du weggehst in dein Zimmer und nichts sagst? Ich habe auch keinen richtigen Plan dazu gefunden. Deswegen frage ich ja vielleicht dich. Es kann ja wirklich in der Tat sein, dass da verschiedene Beweggründe bei ihr das zum Auslösen gebracht haben. Die Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Muss sie natürlich reguliert werden und in ihre Bahnen wieder zurückverwiesen werden. Denn was sie da macht, ist ja nun, darüber müssen wir nicht reden. Das ist ganz schlimm, was sie da tut. Ja. Und ich finde dein Verhalten auch nicht richtig und auch nicht klug. Weil dadurch verlierst du immer mehr an Achtung bei ihr. Jedes Mal, wo du dich demütigen lässt von ihr, glaube ich, guckt die noch weiter auf dich herab. Also meinst du, soll ich mich wehren, wenn sie mich angreift? Nicht körperlich. Das wäre ja nun, das wäre nicht die Lösung. Aber du musst dir klar machen, noch einmal und dann bin ich weg. Das ist so ernst, finde ich. Das ist so ernst, dass du wirklich diese größte Drohung wirklich rausholen musst. Ja. Okay. Da gibt's das Ding ist ja auch, ich habe auch meine ganzen Freunde dadurch verloren, außer einen Freund, der Daniel Weber, der steht noch zu mir. Ich habe alle Freunde verloren, weil die verstehen das nicht. Ich dachte, ich kann meinen Freunden das erzählen. Natürlich treffe ich nur auf Spott. Sie lachen mich aus, nennen mich Lappen oder sowas werde ich. Ja, klar. Und sonstiges. Aber das ist halt nicht so einfach. Ich bin ziemlich mächtig und sie... Du bist auch noch körperlich ihr auch noch unterlegen. Ja, du musst mal vorstellen, sie war Anlagenmechanikerin, mhm. bevor sie befeuert wurde. Und ich bin Altenpfleger. Ja gut, da muss sie auch kräftig sein. Ja gut, aber sie, also sie schon mit 120 Kilogramm und ich mit meinen 70 Kilogramm. Ja, aber darum geht's doch nicht. Es geht doch nicht darum, wer jetzt hier stärker ist und wer mehr Muskeln hat. Es geht darum, dass man so nicht miteinander umgeht. Und ja. das musst du ihr eigentlich, das musst du ihr unmissverständlich klar machen, dass sie weiß. Wie soll ich das machen, Domian? Wie soll ich das machen? Indem du ihr eine Warnung sagst, wenn es noch einmal vorkommt, ziehst du aus. Ja, und dann kommen ja die Drohungen. Ja. Dass, wenn ich irgendwie ausziehen würde, mich von ihr trennen würde, dann sagt sie zu mir, dann waren die Schläge nicht alles, dann wirst du noch sehen, was dann passiert. Ja, Fabian, dann habe ich halt auch Angst. Ja, aber dann appelliere ich das auch wirklich auch an dein Selbstbewusstsein, auch als Mensch oder als Mann, dass du das dann aber auch durchziehen musst. Sonst haben deine Freunde wirklich recht. Ich meine, du bist doch kein kleines Kind und kein Sklave deiner Freundin. Du musst doch eine eigene Meinung haben und auch eine eigene Haltung haben. Ja, die habe ich ja, nur... Ja, aber wenn sie dich dann noch weiter einschüchtert, dann muss das ja für dich noch mehr Grund sein zu gehen. Du darfst doch vor der Frau nicht Angst haben, Mann. Dann bist du weg. Schuss aus. Ende der Debatte. Ja, und was soll ich machen, wenn sie mich im Nachhinein noch terrorisieren sollte? Das sehen wir dann weiter, was dann passiert. Du kannst jetzt nicht alles durchspielen, was vielleicht noch passieren könnte, und deshalb tust du weiter nichts. Du bist vollkommen devot im Moment. Du sitzt zusammengezuckt in der Ecke und lässt alles über dich ergehen. Und die verachtet ja. dich dafür. Ich sag dir, sie wird dich dafür, die verachtet dich dafür. So funktionieren solche Leute. Okay. Du kannst ihr ja, dann kann man ja sehen, ob sie guten Willens ist. Du kannst ihr ja anbieten, dass du mit ihr mal zu einem Paartherapeuten gehst. Ich vermute mal, dass sie das nicht mitmacht, aber ich meine, fairer. Ja, das wird bestimmt nicht mitmachen. Ja, aber du könntest es rein du könntest rein Fairness halber ihr mal vorschlagen. Wenn sie das auch ablehnt, dann hast du gar keine andere Möglichkeit mehr, als zu sagen, okay, dann gehe ich. Entweder wir versuchen den gemeinsamen Weg und versuchen uns eine Chance zu geben, oder wir lassen es sein. Du schlägst mich nicht noch einmal. Was sagst du einfach, Domian? Das, ja. Ich kann mir das nicht irgendwie... Ja, dann lass dich weiterschlagen. Nee, das ist ja auch... Nee, das will ich ja auch nicht. Nee, ich weiß. Ich will einfach meine alte Freundin zurück. Bitte? Ich will einfach nur meine alte Freundin zurück. Ja, aber das ist... Jetzt müßig, über die alte Freundin zu träumen, davon zu denken. Es geht um das Jetzt und wie die Frau jetzt ist. Und die Frau ist jetzt mega scheiße für dich, um es ganz klar auszudrücken. Okay. Aber vom Schlimmsten, finde ich. Ja, stell dir mal vor, das würdest du mit ihr machen. Naja, auf keinen Fall würde ich sowas machen. Naja, siehst du mal, wie schäbig so ein Verhalten ist. Fabian, ich gebe dir mal, nur mal so pro forma, gebe dir nochmal meine Psychologin und die gibt dir wiederum eine Anschrift von einer Paarberatung an die Hand. Okay. Das kannst du vorschlagen. Wenn du dich zu unsicher fühlst und dennoch große Angst hast, kannst du auch alleine zu dieser Paarberatung mal gehen und dir da noch ein bisschen Rückhalt und eine Hilfestellung vielleicht geben lassen. Ja? Ja, das werde ich dann machen. Fabian, jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Christina ruft dich gleich an. Alles klar, vielen Dank, Domian. Alles Gute. Fabian, danke, tschüss. So, liebe Leute, hier ist noch Tine. Tine ist 28, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Tine, wir haben nicht mehr so viel Zeit, Entschuldigung. Ja, was geht's? Kein Problem. Es geht darum, ich wollte ja gerne noch erzählen, wie mein 2013 war. Gerne, leg los. In meinem 2013 hat sich mein Leben im wahrsten Sinne des Wortes umgestellt. Ich bin Mutter geworden. Mhm. Und dadurch hat sich mein ganzes Leben verändert. Nicht nur so, wie sich das normal für eine Mutter verändert, sondern, wie soll ich sagen, ich habe in einer sehr, sehr chaotischen Wohnung gelebt, bis dahin schon fast mit Messi-Ausmaßen. Aha, aha. Und haben das bis kurz vor der Geburt nicht hinkriegt, das alleine zu regeln, dass sich das ändert. Ja. Und haben mich ungefähr 3 Wochen vor dem Geburtstermin beim Jugendamt gemeldet und haben gesagt, Leute, ich brauche Hilfe. Mhm. Und wir haben das tatsächlich bis zu dem Termin bis zur Geburt geschafft. Ja. Habt ihr geschafft, die Wohnung dann auszumisten, aufzuräumen und dergleichen? Genau, so hinzukriegen, dass es so weit in Ordnung ist, dass man ein Kind dort drin großziehen kann. Und das funktioniert jetzt auch seitdem? Ja, ich habe immer noch die Unterstützung von denen. Ja, wann ist das Kind zur Welt gekommen? Am 2.10. Am 2.10., okay. Ja. Und bist du alleinerziehend? Mein Partner kommt aber am Wochenende immer. Ah ja. Und wie viele Jahre oder wie lange hast du vorher in dieser fast Messi-Wohnung gelebt? Ungefähr ein Jahr, bis ich schwanger geworden bin. Also hat sich das so langsam entwickelt, diese Messi-Veranlagung? Ich muss dazu sagen, ich habe das von meinen Eltern aus nicht so gelernt und meine Bedenken waren sowieso, dass das leider nicht so klappt. Und wie gesagt, dadurch, dass ich schwanger gern bin, hat sich das dann... Ja, wirklich. Kompliment. Auch Kompliment insofern, dass du Hilfe gesucht hast, dass du dich gemeldet hast und denen gesagt hast, ich schaff das alleine nicht, bitte helft mir. So muss man es ja machen. Und es hat ja offensichtlich geklappt. Und das ist ja ein tolles Erfolgserlebnis für dich wiederum auch. Genau. Und ich wollte dir halt eben davon erzählen und wollte auch vielleicht anderen, die in der Situation sind, Mut machen, dass man sich immer Hilfe holen kann. Sehr gut. Sehr guter Hinweis, liebe Tine. Die Sendung ist rum, aber du hast deine Geschichte noch erzählt und darüber freue ich mich sehr. Ich wünsche dir alles Gute, dass es so bleibt. Dir und deinem Kind wirklich von Herzen alles Liebe. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. Ihr Lieben, in der Technik, Martin Dannhauser heute Nacht. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen, bye bye, tschüss.